Hallo? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Wer ist da? Wer ist denn da? Zu dieser Hums. Ja. Ey, was stellst du meine Kollegen an? Welchen Kollegen denn? Ja, der von 221 Crew. Bist du auch 221 Crew? Nein, wir sind 787 und du stellst meine Kollegen an. Was? 7? Was? 7 was? 787. Was ist das? Auch aus Baden-Württemberg. Was? Auch aus Baden-Württemberg. Achso, ist auch eine Crew? Ja, Mann. Wieso gehört ihr denn nicht zusammen? Ach, weiß ich, ist viel zu weit weg, sind scheiß drauf, aber warum stressst du die an? Wieso hab ich doch gar nicht? Natürlich, ich hab's doch die ganze Zeit gehört, ey. Wie hast du das denn gehört? Ey, ich hab das einfach gehört über Internetradio. Hast du auch Internet? Ja, hab ich. Und du bist 787, ja? 787, genau. Und du hast doch gehört, wer meine Crew ist, oder? Hä? Du hast doch gehört, wer meine Crew ist, oder? 110. Ja. Scheiß drauf. Ja, siehst du? Ey, die knall ich alle ab. Wie alt bist du? Wie alt ich bin? Ich bin 23. Wow, Quatsch! Und immer noch in der Gangster-Gang, wa? Natürlich, Mann. Digga, heftig, Mann. Respekt. Ja, so schaut's nämlich ohne aus. Scheiß, Peace. Wirklich... Endlich mal ein Gegner, 23, das Alter auf jeden Fall. Echt gut, Mann. Ja, da sieh ich mal. Ja, geil, echt, ohne Scheiß. Uns können sehen, und aus wie vielen Leuten besteht denn eure Crew? Aus genügend. Hä? Aus genügend. Unsere Stadt besteht aus über 40% Türken und wir haben hier 40.000 Einwohner. Ja, und? Ja. Und du? Wir haben heftig viele. Ja, und? Und wir fahren gerne mal so dorthin und ficken euch. Ja, könnt ihr ja gerne machen. Ja, machen wir auch gerne. Ja, mach doch gerne. Also, warum spaschst du dich so was an? Was bist du? Du bist Deutscher, ne? Nein, ich bin kein Deutscher. Was bist du denn? Ich bin Afrikaner. Afrikaner? Ja, Mann. Und, ey? Ja. Heftig. Ja. Und was machst du hier in Deutschland? Was ich in Deutschland mache, mir hat's einfach nicht mehr in Afrika gefallen. Ich habe neue Spasten gesucht, die ich verhauen kann. Und okay? Ja, Digga. Ey, siehst du? Also stress dich nicht mehr an? Okay. Ja, hast Schiss, oder? Ja. Auf jeden Fall, ich glaub's dir. Ey, lach nicht so scheiße. Wer ist denn da jetzt? Was geht dich das an? Sag, wer du bist. Nein, warum sollte ich? Sag, wer du bist und rede nicht wie ein Roboter. Kannst auch vernünftig Roboter, reden. Ich geb dir gleich wie ein Roboter. Okay. Was, wenn ich dich erwische, dann fick ich dich richtig zwischen die Eier, okay? Und dann werde ich deine Mutter richtig durchnehmen und dann hast du ausgeschissen, okay? Okay. Okay, du dicker Fetter. Okay. Okay, dich mache ich richtig fertig. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Wie ich heiß? Ja? Es geht dich einen Scheiß an. Sag doch, oder hast du Angst? Ich heiße Naim. Wie? Naim. Naim? Naim, ja. Bist Moslem? Ja. Afrikaner? Ja. Ja. Okay. Ja? Ja. Hast du mal ein bisschen Respekt vor uns? Ja, ja, ist gut. Was? Ja, ja, ist gut. Ich geb dir gleich, ja, ja, ist gut. Okay, ist gut. Ah, mein Gott, ey. Okay, mein Freund. Hörst du auch zu? Bist du im IRC? Ja, bin ich. Echt? Hast du auch? Bist du, echt? Bist du auch in Raute Homes? Ja, bin ich. In dem Checker-Channel Raute Homes? Ja, bin ich. Echt? Ja, Mann. Digga, wie heißt du? Ja, das sag ich dir vielleicht nachher. Da, ich weiß, du verarschst mich nämlich. Warum sollte ich dich verarschen, Mann? Ich weiß das, Digga. Ich weiß. Ich weiß, du verarschst mich, Mann. Sag mal, wer du bist. Sag mal. Sag mal, du bist, Mann. Ich sag's dir bestimmt nicht. Sag mal, wer du bist. Weißt du, ich will nicht nachher in Köln Schläge von dir bekommen. Und also, ich schlag dir das nicht. Bei uns gibt es keinen Krieg. Nur mit der Pakistaner. Ja? Bei uns gibt es nur Krieg mit der Pakistaner. Ja, aber wir sind ja Indien. Das geht ja in Kaschmir. Nein, ich geb dir gleich Kaschmir. Okay? Ich wollte dir... Du legst dich hier mit 787 Crew an, okay? Warte mal auf, ja? Nichts, hör mal auf. Ey. Warte mal, deine Kollege ist 17 Jahre alt, ne? Ja. Und du bist 23, oder? Und? Aber was hängst du denn mit den Kindern rum? Ja, das sind einfach Checker, die wissen, wie es im Leben abgeht. Mit 17? Ja, Mann. Aber das sind doch Kinder. In welche Disco geht ihr denn? Ihr kommt doch gar nicht... Wir gehen in geile Discos, wo ja, die da... Chicks am geilsten sind. Aber da kommt er doch gar nicht rein. Abgerissen ist, aber da kommt er doch gar nicht rein. Natürlich, ey, die krieg ich da schon rein, weißt du. Ich mach den Scheiß da, diesen Türstellen mach ich mir richtig Schiss. Und dann haben sie auch... Ach so. Lassen die rein. Ach so, ich dachte, der gehört auch zu 787. Hä? Ich dachte, der gehört auch zu 787. Nein! Die Türsteher, gehört da nicht dazu? Nein, Mann, ey, solche Schlappschwänze wollen wir dort nicht. Ach so, okay. Ja, so ist es. Okay. Ja? Okay, mein Freund. Ja? Kommst du denn auch wirklich aus Heidelberg? Nein, ich komm nicht aus Heidelberg. 221 ist Heidelberg, 787 ist Schramberg. Echt? Ja, Mann. Ach du Scheiße. Ja? Yo! Ja, Mann. Okay. Aber in Raute Hund, da kommst du rein und du hast eine... Bin ich schon drin. Und dort eine Eidelplatz für mich, ne? Eine Eidelplatz. Dann OP, oder? Hä? Krieg ich dann OP, dann fick ich erstmal deinen Channel. Du kannst sie abhaben, wenn du willst, ja? Ja? Musst du mir deinen Namen sagen. Ja, ich hab das aber leider schon OP. Hast du? Ja, hab ich. So, jetzt weiß ich langsam, wer du bist, du Arschloch. Ja, dann sag mir mal, wer ich bin. Keine Ahnung, du Fickfrosch. Okay, mach da auf, ja? Mhm. Ich gebe dir, du hast ja OP in meine Channel, in Raute Homes. Das ist meine Channel, ne? Da hast du auch, du performst ja auch, ne? Du bist ja langsam nervös, oder? Du eidelst doch, ne? Ja, du weißt, mit wem du es hier zu tun hast, oder? Eidelst du bei mir Channel? Ich eidel da zu ewig. Gut, dann kannst du abhaben und kannst du behalten und deine ganze Crew auch, okay? Sagst dann mach ich auf jeden Fall. Okay. Darf ich nur jemanden grüßen, oder? Ja, natürlich darf du jemanden grüßen. Okay, dann grüße ich Sven, meinen dicken Homie und dann auch den Cody und ja, sonst noch alle aus 787 Crew, ne? Okay, Chef, dann hau rein, ja? Und warte, und dann noch, sag ich euch, und dann leg ich auch gleich auf. Okay, Chef. Mach. Sonntag 17 bis 19 Uhr, Chef von Erz. Yeah, ciao, du Wichser, ich wusste das. Voll der Verwichste, ich schwör's euch. Yeah, okay, pass mal auf. Ich freue mich über jeden Eidler, der einen Eidelplatz für mich frei hält. Ich danke.